einfach näher dran am Wetter. Präsentiert vom Ferien- und Saunaparadies Schwarzwälder Hof in Seelbach. Sauna, Massage und Entspannung in der größten Wohlfühloase der Region. www.saunawetter.de. Heute Nacht kann sich wieder Nebel bilden, wird allerdings nicht ganz so frisch. Scheibenkratzen wohl morgen früh, besonders im Rheintal, kein Thema. Und die Tiefstwerte so um 2 plus 1 Grad. Morgen, je nachdem, wie lange die Sonne scheint, bis zu 11 Grad plus, ähnlich wie heute. Und auch die nächsten Tage bleibt es beim ruhigen Herbstwetter. Weiterhin kein Regen in Sicht. 19 Uhr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Die Nachrichten aus unserer Region. Mit Andrea Schindler. Defektes Kugellager war Ursache für Brand in Seebacher Sägewerk. Dabei war am 2. November ein Schaden von knapp 2 Millionen Euro entstanden. Modellversuch zur Verwendung von Klärschlamm in Offenburg. Mit der neuen Pilotanlage am Klärwerk Griesheim kann 70% des Phosphors ausgefiltert und als Dünger verwendet werden. Zeller Mammutbaum soll am Montagmorgen gefällt werden. Damit wird die Stadt auch um eine Weihnachtsattraktion ärmer. Vorfreude auf die Weihnachtsmärkte in der Region. Viele starten bereits nächste Woche, darunter am Dienstag auch der in Offenburg, der einen sprechenden Baum, echten Schnee und rustikales Fachwerk verspricht. Ausführliche Meldungen aus der Region wieder um 9:30 und unter funkausortenau.de. Und jetzt alles, was Sie sonst noch wissen sollten mit Matthias Schiedert. Es ist besser, nichts zu sagen. Das hat der neue Anwalt von Beate Z. seiner Mandantin geraten. Deshalb wird die mutmaßliche Neonazi-Terroristin vorerst nicht aussagen. Sie sitzt derzeit in Köln in Untersuchungshaft. Auf einem Krisengipfel in Berlin haben Innen- und Justizminister von Bund und Ländern über Konsequenzen aus der Neonazi-Mordserie beraten. Clemens Kurt hat die Ergebnisse. Man hat sich auf 4 Punkte verständigt. Erstens, in einer zentralen Datei sollen künftig Informationen über rechtsextreme Gewalttäter gesammelt werden. Bundespolizei und Verfassungsschutz sollen besser verzahnt werden. Ein gemeinsames Abwehrzentrum rechts wird geschaffen, an dem auch die Länder beteiligt sind. Und letzter Punkt, das NPD-Verbot. Da soll in einer Arbeitsgruppe ein neuer Anlauf gestartet werden. Das Ganze ist aber ergebnisoffen. Sommertemperaturen bis zu 50 Grad in Deutschland. Das könnte laut einer aktuellen Studie des Weltklimarates in den kommenden Jahrzehnten möglich sein. Schuld daran ist der weltweite Klimawandel. Demnach werden Hitzewellen in Europa und Dürren in Afrika zunehmen. Das italienische Parlament steht hinter dem neuen Regierungschef Monti. Er hat die Vertrauensabstimmung im Abgeordnetenhaus mit großer Mehrheit gewonnen. Damit hat Monti Rückendeckung für sein Spar- und Sanierungsprogramm. Der Senat hatte dem neuen Regierungschef bereits gestern das Vertrauen ausgesprochen. Die Bundesregierung hat ein Internetvideo über die Bundeswehr aus ihrem YouTube-Kanal entfernt. Die Opposition hatte kritisiert, dass die Bundeswehr wie ein Ballerspiel dargestellt werde. Diese Kritik teilt die Bundesregierung zwar nicht, da das Video aber nur mit Musik unterlegt ist, habe es nicht den internen Vorgaben entsprochen, so ein Regierungssprecher. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Link Gengenbach. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. VW Link Gengenbach. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Hallo Autofahrer, Staus und Behinderung, da haben wir noch die A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Aachen und Appenweier. Die Unfallstelle ist geräumt, noch haben wir 3 Kilometer Stau, löst sich dann immer mehr auf. Und geblitzt wird zwischen Berghaupten und Gengenbach auf der Brücke im 60er Bereich, dann auf der B28 in der Ortsdurchfahrt von Oppenau-Ramsbach und auf der B3 zwischen Sinsheim und Rastatt in Höhe Industriegebiet Baden-Oos. Allen unterwegs gute Fahrt, ich bin Volker Frank, Ihnen schönen Abend und guten Start jetzt ins Wochenende mit Charlie 2000. Tschüss. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten! Oh yeah! Ladies and Gentlemen! Die Türen schließen, es schickst du mich in die Hölle?

tanzen lässt, ist gewaltig der Bär los. Das ist genau der Rhythmus, wo jeder mit muss. Das kann schlimmer werden. Maul halten! I saw when you arrived looking like a supermodel. Your ass from the side looks just like a Coke bottle. I love the way you ride, put that thing on full throttle. So get up on the saddle. I wanna see you move like they move it in Jamaica. Pretend I am my dinner, she could be my salt shaker. You ain't trying to hide it, girl, you a troublemaker. And I'm a troublemaker, maker. Throw my hands up if you believe in me now. I keep my hands up and do it all for the now. And sing out. Hey, sexy little mama, it's really nice to meet ya. Can I be in your classroom and be your private teacher? If I bring up my camera, will you be in my feature? Cause we gon' do some things, hope your daddy ain't a preacher. I wanna see you move like they move it in Jamaica. Pretend I had my dinner, she could be my salt shaker. You ain't trying to hide it, girl, you a troublemaker. And I'm a troublemaker, If you believe in me now, I keep my hands up and do it all for the now. And sing out. Oh, sei pronto? This is a world where we where we bring you in the mix. It's SouthernSmokeRadio.com. We don't get down like nigga. See, got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. Girl, me no stay like them when they will put you down. Me rather lift your way up by up off the ground. Them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how my sound. Run away, them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone girl, cause got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya.

Drei Tage, drei Floors und über 22 DJs in einem der modernsten Clubs Europas. Erlebe vom 24. bis 26. November eine Show, bei der dir Hören und Sehen vergehen. Erlebe eine Mega-LED-Lightshow. Erlebe Alex Christensen, Easy Stardust, Vision Factory, DJ Rockhound, Percussion Hammer, DJ Matrix, Adriano Milano, Miami Ice und viele mehr. Connection complete. Die Hardcore Days vom 24. bis 26. November im Codex Club in Aachen. Mehr Infos unter codex-club.de. Woo! Beste angesagteste Party des Jahres. It's Party Time. Die Hardcore Days vom 24. bis 26. November im Codex Club in Aachen. Und am Freitag senden wir live von 23 bis 3 Uhr direkt aus dem Codex Club in Aachen. Maximum Clubbing. Once again, people, we'd like to point out that there is a dance floor here. Mega cool. Den werdet ihr total abfahren. Party, Party, Party. Yeah. Station. Halt, noch nicht ganz. Sichern Sie sich noch ganz schnell namhafte Markenmaschinen zu stark reduzierten Preisen. John Deere, Stihl, Humbauer, Honda, Herkules oder BGU. Wir haben sie alle. Jetzt bei Josef Oechsle, der Spezialist für Heimgarten und Landtechnik in der Hubstraße in Ottersweier. Also das Allerschönste, was wir tun können, ist tanzen. Every once in a great while, there's a seismic shift. Was wir noch tun können, das finde ich das heute wieder Gewinnspiele nach Schwärmer. Mächtig viel Spaß. Und jede Menge Remixe und Messer. Bis zum Abwinkeln. Halten Sie sich gut fest. Hier kommt das Action-Highlight. Ein voll verrückter Freitag. Ausgeflippt und abgehoben. The Music Experience.

ärgert das nicht, verdammt um die Musik. Auf der Tanzfläche okay, die erste doofe Witzecke für heute Nachtschwärmer. Eine Frau zur Freundin. Ich darf jetzt bloß nicht schwanger werden. Ich hab gedacht, ein Mann wäre sterilisiert, sagt die andere. Ja, gerade deswegen. Bob. Ja, Nena. Und Jatzen. Alle, die sich noch zugeschaltet haben. Willkommen. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht. Alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stärke. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. Ah. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Also ab. Action bitte. Listen. Ihr werdet es nicht glauben. Das ist Alice Cooper und Coldplay. Aber eigentlich habe ich immer zwei bei der doofen Witzecke. Hier ist der zweite. Ein BMW-Fahrer fährt mit 250 auf der Autobahn trotz Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Kilometern. Er wird vom Streifenwagen verfolgt. Nach einer halben Stunde wilder Verfolgungslag stoppt er endlich. Der Polizeiobermeister sagt, okay, wenn Sie mir eine Ausrede liefern, die ich noch nie gehört habe, kommen Sie diesmal davon. Darauf der BMW-Fahrer überlegt, also meine Frau ist letzte Woche mit einem Polizisten durchgebrannt. Und als ich sie im Rückspiegel sah, dachte ich, sie wollten sie wieder bringen. Ja, Gründe glaubhaft sein, ne? Yeah, genau. Ja, okay, okay. 1937, hallo Nachtschwärmer. Das erste Weihnachtsjingle bei mir hier. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Sweet Jesus. Oder habe ich vorher was vergessen? Nachtschwärmer. Der Stau A5 Karlsruhe zwischen Appenweier und Offenburg

mich an. Die ziehen mich an. Kennt ihr das Spiel nach Schwimmer? Zwei Interpreten, wer die hat, kann gewinnen. 0781 504 33 und die 11. Ich bin ja so verschossen. Durch den Grunewald zum Badestrand. Wir beide radeln Hand in Hand. Die Havelberge auf und ab. Sommerzeit bringt uns auf Trab. Im Strand kommt dann am Wannsichtrande, vermeidet Creme den Sonnenbrand. Schau Tina, deine zarte Haut. Voll Sommersprossen, wo man nur schaut. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen. Von Kopf bis zu den Flossen. Bist du voll Sommersprossen? In die bin ich verschossen. Tina, ist doch nicht prima. Was für ein Klima. Da haust die Malten hüpfen wie im frischen Blick. Hoch auf den sonnigen Matten. Sie ist so fromm und dennoch unerkennt. So wie der prall gefüllte Mutterhemd. Sie hat das Schweigen im Walde. Doch in der Nacht wird euch die Macht. Die Landestracht ganz bald und allen. Tja, tja, tja. Und aus dem Tal strömt auf ein Mann die Burschenschaft und feuert sie noch an. Die Sängerin von Königssee. ist Deutsche Welle Spezial. Ich träum so vor mich hin. Ja! Gedanken sausen mir durch den Sinn. Ich träum von all den Sachen, ich will und die mir Spaß machen. Träume sollen Schäume sein. Das will in meinen Kopf nicht rein. Und wer so denkt, soll weiter träumen. Ich versuche meine Träume den Weg frei zu räumen. Es gibt nichts, was mich noch hält. Schöne Grüße an den Rest der Welt. Ja, ich will, was mir gefällt. Ja, ich will, was mir gefällt. Es gibt nichts, was mich noch hält. Ja, ich will, will, will, will, will, was mir gefällt. In München steht ein Hochbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat. Doch jeder ist gut informiert, weil Rosi täglich inseriert. Und wenn dich deine Frau nicht liebt, genau, 20 Uhr, willkommen! Jetzt bringen wir noch einen Interpreten, dann möchte ich's wissen. Ja, Rosi hat ein Telefon, auch ich hab ihre Nummer schon. Unter 32, 60 ab, herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Im Hotel d'Amour langweilen sich die Damen nur, weil jeder Ding die Sehnsucht quält. Ganz einfach Rosis Nummer wählt. Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten sich die Füße platt. Skandal im Sperrbezirk, Skandal im Sperrbezirk, Skandal. Skandalus, Skandalus, Skandal. Alles klar, jetzt bin ich in Offenburg gelandet bei der Dani. Hallo Dani, guten Abend. Hallo Charlie. So, wir sind alle ganz Ohr. Also, das war Pink, David Bowie, Kodo, Geiler Sturzflug, Nena, Freddie Mercury. Yeah, danke schön Dani, super. Alle anderen legen bitte auf. Superstark! Wir haben jede Stunde ein Gewinnspiel, ganz klar! Das war ein Volltreffer! Das war ein richtiger Volltreffer! Das war ein Volltreffer! Das ist perfekt! Wir haben einen Sieger! Das war ein Volltreffer! Mann, super! Du hast es voll drauf! Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musikant? Mit Radio Ohr, einfach näher dran! Power Radio! I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. Will you born to resist or be abused? Is someone ins Wochenende. Geht's ab, ja? Rammstein! Wilshire is going in. Wilshire is going in. Going in deep. Don't hurt him, son.

Ja, wissen Sie, lange war ich unterwegs, um Neues zu entdecken und habe erst jetzt bemerkt, dass ich gar nicht in der ganzen Welt unterwegs sein muss, um die neuesten Modelle zu entdecken, nicht? Stimmt, denn die gibt es bei Graf Hartenberg in Offenburg. Egal ob sportlich oder elegant, hier findet jeder sein Traumauto. Die Graf Hartenberg Automeile, alle neuen Modelle von Porsche, Audi, VW sowie Skoda, einzigartig in der Ortenau. Also das hätte mir ruhig schon mal jemand früher sagen können. www.graf-hartenberg.de. Die Menschen sind begeistert, die Presse ist fasziniert und das Geheimnis ihres Lächelns ist endlich gelüftet. Sie ist Patientin bei der Zahnarztpraxis Alois Bieler in Lahr. Ästhetische Zahnheilkunde, modernstes Bleaching und eine Prophylaxe vom Feinsten. www.zahnarztpraxisbieler.de. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power. So, und abschließend muss ich kurz noch meine Termine unterbringen. Und zwar, ich bin morgen in einer Woche im Codex. Black Forest heißt der zweite Club. Da bin ich von 24 bis 3 Uhr nachts. Und wer schon dabei ist, heute im Codex Freitag heißt die Show, die Themenparty 1, 2, 3 vorbei. 1, 2, 3 vorbei. Das geht so. Von 22 bis 23 Uhr 1 Euro. Wodka Energy Warsteiner. Von 23 Uhr ab Bacardi Cola, Captain Cola 2 Euro. Und von 0 bis 1 Uhr 3 Euro. Na, hoffentlich habe ich es richtig vorgelesen. Heute, wie gesagt, 1, 2, 3 vorbei. Und dann ab nach meiner Sendung, ab 23 Uhr, kurz nach 23 Uhr, kommt ja die Live-Übertragung, die immer absolut live ist. Morgen, Samstag, 19. Buchstaben-Bingo. Das war neulich auch schon und war ein Riesenerfolg. Das geht so. Zu jedem Longdrink bekommt ihr einen Buchstaben. Und bis 0 Uhr kostet er nur 2 Euro, der Longdrink. Und wenn ihr dann mit den Buchstaben Bacardi zusammen bekommt, bekommt ihr eine Flasche Bacardi 0,7 Liter gratis. Also tauschen ist angesagt und sammeln. Das ist morgen Samstag. Und bitte geht bei mir auf Facebook, Charlie 2000. Erstmal auf meine Seite, das ist am besten. Weil das Dumme ist, bei Facebook darf ich meinen Namen nicht in Zahlen schreiben. Also das heißt Charlie und 2000 in Buchstaben geschrieben. Und bei Wer kennt wen, da habe ich es mit Zahlen, komischerweise. Ja? Also am besten, ihr geht auf meine Seite, charlie2000.de. Da sind zwei Links. Und da kommt er dann direkt dahin und klickt an, dass ihr mich kennenlernen wollt. Ganz klar. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Hey, Meister, ich soll jetzt mal die Sau rauslassen. All aboard. Nicht stehen bleiben. Tu es. All day. All night. The moon. Beautiful. All day. All night. The sun. All night, more beautiful. All day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the fuck? Fuck, fuck, fuck. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend John and John. el acepto. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck, fuck, fuck, fuck. La gente está muy loca. Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs, what the fuck? Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs, what the fuck? Fuck. FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta. La gente está muy loca. What the fuck, fuck, fuck, fuck. Willkommen Nachtschwärmer, wer sich noch zugeschaltet hat. Hey, was habt ihr getan? Wer war das eben? Das ist Tim. Volle Party, hä? Ja. Einfach nur dran. Irgendwann erwischt es jeden. Get your asses up on stage. I give you from Booty Berlin, DJ Morgan. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Auf geht's, Nachtschwärmer ins Wochenende! Power! Y'all ready for this? Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. No short dick, meeny, weeny, teeny, weeny, Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Hey, Meister, ich soll jetzt mal die Sau rauslassen. All aboard! Nicht stehen bleiben. Tu es. Die doofe Witzige, ich habe erst einen Anlauf gebraucht. Ja, genau. Sollen wir mal wieder einen Beamten mitbringen? Zwischendurch einen Beamtenwitz. Boah, ist mir schwindelig, stöhnt der eine Beamte. Warum denn? Entgegnet ihm sein Gegenüber erstaunt. Ich glaube, ich habe das Rundschreiben zu schnell gelesen. Naja. Und für solche Fälle bekommen ja die Beamten, denen so geht wie dem hier, frühmorgens einen Magenbieter, einen Unterberg. Wisst ihr warum? Dass wenigstens der Magen arbeitet. Ja. Ein Kellner bewirbt sich in einer Gaststätte und legt seine Zeugnisse vor. Aus denen geht hervor, dass er seine früheren Stellungen wegen Trunksucht, Kleptomanie und abartiger Umtriebe verloren hatte. Das eine will ich Ihnen sagen, meint der Wirt. Hier wird nicht geklaut und auch nicht gesoffen. So, nun gib Küsschen und jetzt rasch in die Arbeit. Rasch in die Arbeit. Husch, husch. Oh, ein echter Stimmungskiller ist das. Die Party ist doch nicht so heiß, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann habt ihr wohl Bohnen in den Ohren. Dann haben sie wohl einen Knick in der Akustik. Jo, ne? Ja, ja, husch, husch, ist schon gut. Hallo Nachtschwärmer, alles klar bei euch? Jetzt kommt wieder so ein Special. Ruhe, shut up hier. I can't rain, I will never win this game. Without you, without you, without you. Without you, without you, without you. I am lost, I am vain. I will never be the same. Without you, without you, without you. Without you. I'll take blame, but I can't accept that. We're estranged without you. I can't quit now, this can't be right. I can't take one more sleepless night without you. Swedish House Mafia, David Guetta, Usher. Alles drin. Radio Ohr. Wir sprengen, wir landen, wir brettern, wir holzen und hetzen und heizen. Wir gleiten, wir folgen, verfolgen, wir fliegen, wir fluchen. Wir sind grad lustig. Und was bist du? Ja, lustig und nie. Immer freitags ab 19 Uhr. Schalt das Radio an. Charlie ist dran. absolut durchgeknallt. Das Battle am Freitagabend. Oh Mann, das ist so cool. Hau rein. Hau rein. On Softer mit Tendent Love. Dann gleich 20.45 Uhr heute am Freitagabend. Jetzt müssen wir ganz kurz wieder in die Werbung gehen, Nachtschwimmer. Und nach dem Werbeblock kommt wieder unser nächstes Gewinnspiel. Und da heißt wieder Made in Germany, Deutsch. Bleiben Sie dran für weitere gefährliche Nachrichten? Nee, das ist Werbung. Ist das Werbung? Ja, total verrückt, oder? Auf was? Richtig. Top gepflegte Mietwagen mit Service und Qualität finden Sie unter www.werle-autovermietung.de. Werle Autovermietung. Frisches Fassbier aus der Kronenbrauerei Offenburg. Herzhaft frisch und im praktischen Henkelkrug.

Das hat letztes Mal richtig reingehauen. Und zwar zu jedem Longdrink, der übrigens nur 2 Euro bis 0 Uhr kostet, bekommt ihr einen Buchstaben. Dann heißt Tauschen und Sammeln angesagt. Wenn ihr nämlich das Wort Bacardi schreiben könnt mit dem Buchstaben, bekommt ihr eine 07er Flasche Bacardi gratis, natürlich. Geil! Super! Dankeschön! So! Ich würde sagen, jetzt machen wir das Gewinnspiel. Ich finde es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Jetzt heißt wieder Deutsch Made in Germany Spezial. Jetzt kommt ein Mix. Und der echte Nachtschwärmer, der muss die Songs kennen. Ich will aber nur zwei wissen. Ihr könnt einen Mix, nach Wahl gewinnen. Hat der Countdown begonnen. 0781 504 33 und die 11. Alle spielen. Seid ihr okay? Ist das klar? Are you ready to boogie? Are you ready to dance? Ist alles klar? Können wir loslegen, Nachtschwärmer? Are you ready to get on down to the funky disco sound? Are you ready to boogie? Are you ready to dance? Wenn du hier sagst, alles ist vorbei, wenn du nicht glaubst, dreh dich einmal um, schau in ihr Gesicht und du wirst sehen, Tränen liegen nicht. Bei Tag und Nacht. weil ohne Liebe alles fehlt. Hier läuft unser Gewinnspiel nach Schwärmer. Zwei Interpreten werden gesucht. 0781 504 3311. Deutsch-Spezial, unser Gewinnspiel. 0781 504 33 und die 11. Grüße den Klaus aus Berghaupten. Hallo Klaus. Hallo, grüß dich. Ja, grüß dich auch. Ist das so deine Spezialität, so die Schlager? Ja, klar. Also, lass hören. Dann wollen wir mal wissen. Einmal war Roberto Blanco und das andere war Cindy und Bert. Ja, das ist richtig, Klaus. Dankeschön. Super. Ganz toll. Super. Dankeschön, danke. Volltreffer, das war grandios. Boah, ey, fantastisch. Come on. Ja, Latschma, es lohnt sich immer bei den Gewinnspielen bei mir mitzumachen, weil ihr könnt immer raussuchen, wenn ihr gewonnen habt, einen Mix, entweder Italo, 90er, 80er und was hatten wir noch? Italo, 90er, ach, Freestyle-Mix auch noch, genau, das haben wir nachher auch noch. Rückstoßverdoppler einschalten. Der Powermotor von Radio O. Attention. We're taking over. You say it. one for trouble, two for the time. Come on, y'all, let's rock up the time. Let's rock up the time. Let's rock up the time. Rock, rock, rock, rock, rock, rock up the time. Zeitlich 21 Uhr 9. Freitagabend, willkommen bei Hit Radio. Euer Charlie 2000. Ich habe auch gesehen, heute in Offenburg, die Weihnachtsbeleuchtungen hängen schon, die öffentlichen. Ja, wunderbar, das steckt ja richtig an. Christmas, you filthy animal. And a happy new year. Christmas countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das ist die Einleitung für meine nächste Geschichte, Nachtschwärmer, und zwar Stenkelfeld. Die malen ja immer das Schlimmste aus. Das ist so ein Dorf in Ostfriesland irgendwo. Und da geht es darum, die Weihnachtsbeleuchtungen in den Geschäften bei den Leuten. Da will jeder am meisten haben. Da wollen wir mal reinhören, was da abgeht. Neue Ausstenkel.

Let's go! Let's go, let's go, let's go! I'm the man that makes you clap your hands! So auf geht's, Nachtschwimmer! Das Special am Freitagabend bei Hitradio Ohr. Hello, hello, on your radio. Alexander Stan on Yolanda. Yeah. total krank. Niemand kann ihn stoppen. Sie werden es nicht glauben. Größer, besser, packender. Got a little bit trashed last night, I got a little bit wasted, I got a little bit mashed last night, I got a little wasted, Hangover. Gleich 21.30 Uhr. Halb 10. Der Wahnsinn ins Wochenende. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Different people. Different tastes, different faces, different races. But after all is said and done, we can bond as one. We can bond as one. Einfach näher dran. Aber hallo. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen bei dem da. Also ein Mann fragt seinen Papagei: Was ist mit dir los? Du bist sowas von zappelig, das kann man nicht mehr länger ansehen. Der Papagei gibt zur Antwort, ja, ich weiß doch, ich brauche unbedingt mal wieder ein Weibchen. Fragt der Mann, überlegt, wie kann ich meinem Papagei helfen? Und bittet einen Kollegen um Rat, der meint, steck ihn mal für eine Stunde in die Kühltruhe, dann geht's ihm bestimmt wieder besser. Gesagt, getan, nach 3 Stunden flucht der Mann los. Verdammt, ich habe einen Papagei vergessen. Rennt los, macht den Deckel auf und guckt ganz verdutzt. Sitzt der Papagei da und wischt sich die Schweißperlen von der Stirn. Was ist denn mit dir los? Der Papagei, ja, was glaubst du, was ich für eine Arbeit hatte, bis die Wiesenhofhähnchen ihre Beine gebreit gemacht haben? Like an animal on the dance floor, silent murderer, haunting after ya. She's untamable, but you never know. Make one move, sure and out of control. Come on, danger girl, let me volunteer. I'm all bulletproof, let's get out of here. Shawty, you're the one, but incognito. Kill the lights, let's get loose on the floor. She's a lady, I wanna know. Kind of chick, out of control. She's a diva, she knows why the club goes wild. She's an so, nachher schauen wir mal hier in die Mails rein. Da sind ja jede Menge gekommen und ich hab's vollkommen übersehen. Jans André, ich grüße meine Freundin. Schreib. Andi P. aus W. hat einen Musikwunsch. Yvonne hat geschrieben, der Stau hat sich aufgelöst. Dankeschön. Auf der A5. Höhe Appenweier circa. Silent killer queen, looking out for ya. She's invincible, never let you go. Nächstes Mail, die Christina sitzt zu Hause, weil ich morgen Schule habe. Denk an euch Partygänger. Grüße, liebe Grüße von Christina. Schreibt doch bitte immer dazu, woher ihr schreibt. Irmscher Thorsten, hallo liebes Ohrteam, gibt es eine CD? Nein, Nachtschwärmer, es gibt keine CD von dieser Sendung, aber ist doch kein Problem. Ihr könnt sie nachträglich runterladen. codex-club.de, da ist der Link. Oder über meine Seite. Vorne links, da ist ein Link zum Downloaden. Immer freitags ist Olivier Charlie hier bei Hit Radio. Da lacht das Herz. Der Blinder. Is waiting for you. Macht Spaß? Ja, Sir! What a beautiful day. Und das Ganze hier nochmal, Freunde, es geht vorwärts. Hey, hey, hey, hey, hey! Second best. Girl, I'm so sorry I was blind.

listen to the song like move your body to the beat. She's a freak like I'm a freak, I'm a freak, freak, freak. Yo, girl, why you teasing me? Just beef the scenery. I'm so ill at moving my feet that I don't even need a okay. beat. So quick, stop, chick. Okay, can show me you're a dancing machine, machine. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza con duro, la mano arriba, cintura sola. Dieses Jahr. Danza Kuduro. Wir haben 21:45 Uhr und willkommen bei Radio Ohr. Hier ist euer Charlie 2000. Wir tauchen jetzt ganz kurz ab in die Werbung. Wenn nach dem Werbeblock kommt, unser nächstes Gewinnspiel dann. Stop, chick, not so quick, stop, haltet euch bitte bereit, Nachtschwärmer. Geschichte. Es war einmal ein alter Schweinehund. Nein, nicht schon wieder von Charlie. Bevor es weitergeht mit Tanz des Terrors, eine Pause zum Luftholen. Werbung, Werbung. Wir bringen jetzt eine Werbung. Von gemütlich bis modern, vom Einfamilienhaus bis hin zum Bungalow. Wir bauen für Sie.

freitags ab 16, samstags ab 18. Und morgen Samstag Buchstaben-Bingo. Das geht so. Zu jedem Longdrink, der übrigens nur bis 0 Uhr nur 2 Euro kostet, bekommt ihr einen Buchstaben. Bekommt ihr das Bacardi, also Bacardi geschrieben mit einem Buchstaben, bekommt ihr eine Flasche Bacardi 07 Liter gratis. Also sammeln, tauschen ist angesagt. Okay. Und wie gesagt, zu den Hardcore Days, nächste Woche, ich habe hier den Flyer, manchmal, das geht viel zu lang. Wenn ich das alles hier erzählen müsste, bitte schaut auf codex-club.de. Eins greife ich raus, Freitag, 25.11., heute in einer Woche, Mega-Geburtstagsparty. Alle, die Juli, August, September Geburtstag hatten, bekommen 25 Euro Freiverzehr, ist das nix. Natürlich Live-Übertragung wie heute ab 23 Uhr. Vor allem die FIP-Geschichte würde ich empfehlen. Man kann 3 Tage FIP-Pass kaufen. Und da hat man ganz gnadenlose Vorteile. Schaut mal ins Internet. Okay. Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Schnell und präzise. Danach. Nimm mich. Geht's heiß zur Sache. Nimm mich. Nimm das Gewinnspiel, würde ich sagen. Das kommt jetzt. Sind Sie bereit für ein kleines Spielchen? Aber immer. Seid ihr mit dabei, Nachtschwärmer? Auf geht's! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Zwei in der Breden werden gesucht. 0781 504 3311. 22 Uhr. Hier läuft unser Gewinnspiel. Nachtschwimmer, wir suchen zwei in der Breiten in diesem Mix. Und das ist also ein bisschen aus den 90ern, die Top-Knaller von damals. Kelly, Tochter von meinem Freund Al Bundy, komm, sag mal die Telefonnummer durch fürs Gewinnspiel. Du assistierst mir jetzt ein bisschen, ja, okay? Ja, sag mal die Nummer. Oh mein Gott, ich hab die Nummer vergessen. Oh, Kelly. Das ist deine Tochter, Al. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Raus. Heute bin ich stark genug. 0781 504 33 und die 11. Ja, Kelly, du bist draußen. Du hast nicht die Telefonnummer gewusst. So ein Körper und kein Quäntchen Hirn im Schädel. Ja, genau. Ich will nur dich. Du bist besser als das Leben. Und das kann kein Zufall sein. Jetzt bringen wir noch drei Titel und dann möchte ich's wissen. Oh, yeah. Yeah. Check this out. Hallihallo, ich grüße jetzt den Fabian aus Sasbach-Walden. Fabian, hallo, grüß dich. Hallo. So, Fabian, hast du hier zwei Interpreten rausgehört? Ja, das hallo. Sind einmal die Beastie Boys. Ja. Und 666. Ja, danke schön, Fabian, das gibt eine Mix-CD. Alle anderen bitte auf. Dankeschön. Danke. Super. Das ist perfekt. Wir haben einen Sieger. Das war ein Volltreffer. Mann, du hast es voll drauf. Ich habe die richtige Frequenz gefunden. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Bank on the Bears. Blue Security Radio. The best in the country. Yeah. Rain Over Me, der absolute Top-Knaller. 22.12 Uhr, hier geht's ins Wochenende nach Schwärmer. Aus dem Weg, jetzt kommt die Stadtreinigung. Und jetzt, Ladies und Gentlemen, eine arme Seele auf dem absteigenden Ast ihrer Karriere. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schulfrist ist abgelaufen. Jeden Freitag der Action-Vater. All day. All night. All day. All night. Du sagst, todo mundo está cantando esto. All night. What the fuck? Oh, locas y locos, locas con bocas grandes, qué bobo. ¿Cómo? No, yo no sé cómo, pero ella se comió la banana como un mono. What the fuck? Muévelo, mami, jump up, llega, plop, plop, plop, ahí te la y pop, pop, pop. Everybody going nuts, bali, bali, bali, vodka in my cup. What the fuck? I feel like a million bucks, son como las dos, me llevo a las dos a comer arroz, es de three of us. Yo le tengo un regalito y no soy Santa Claus. Vamos a hacer un sándwich yo, tu amiga y vos. Todo el mundo con el dedo, middle fingers, oh. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the fuck? Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the fuck? Yeah. Sensato, mira como los raperos se están poniendo en los sacos. Tú sabes, movimiento a nosotros le pesa como una sopa de ajiaco. Catch me with a model with actors, slipping the game like a pissing mattress. Leaving the game with a dirty sense. I'm like genuine, I'm genuinely anxious. No mames, esta gente no sabe ni fíjate, hasta son suave. Good luck, the game is ours now and all they can say is what the Johnny, fuck. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the fuck? Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the fuck? If they ever ask us, we just crazy people. No one could fuck with us, we rock the disco. If they ever ask us, we just crazy people. No one could fuck with us, we rock the disco. Crazy people. What the crazy people. What the crazy people. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Ella es loca, pero nadie se la toca. What the fuck? Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the fuck? Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the fuck? Ella es loca, pero nadie se la toca. La gente está muy loca. What the fuck? Oh, what the fuck? What the fuck? Baby, you suck. I'm kidding. We'll be right back.

It's a rainy day. Ice MC, der King aus den 90ern. Die doofe Witze-Ecke. What a very terrible thing when the family them struggle. Billy is another example of what rainy they bring. Better on the cool and calm, get over this so far. They hope your life got life worth the living. It's a rainy day. Yeah, the sun will shine. It's a rainy day. So, Nachtschwärmer. Die doofe Witze-Ecke. Stichwort Blondie. Ganz klar. Und Kinzigtal. Eine ganz heiße Blondine aus der Stadt machte vor Jahren mal Urlaub im Kinzigtal auf dem Bauernhof. Vor dem ersten Spaziergang warnt sie der Knecht. Er sagt zu ihr, hier gibt es gefährliche Geier. Das ist aber nicht der Geier, hoffentlich den von einem anderen Witz. Vor allem alleinstehende Frauen picken sie gern das Gehirn aus. Tatsächlich zeigt sich bald der erste Geier am Himmel. Voller Angst rennt die Süße zum nächsten Heuhaufen und steckt den Kopf tief hinein. Der Knecht aus dem Feld kann dieser einladenden Stellung beim besten Willen nicht widerstehen. Als er fertig ist, hört er eine gedämpfte Stimme. Pick ruhig weiter. Bis zu meinem Gehirn kommst du sowieso nicht durch. Was ist das? Pick ruhig weiter. Hallo Kinzigtal, hallo Hort der Natur, hallo, einen Gruß ins Grüne. Also ich wäre froh gewesen in den 90ern, ich hätte diese Version gehabt. Funky Town, 80er. Ist ja sowas von geil. Und das war damals der absolute Knaller. Immer freitags von 19 bis 23 Uhr sind liebe Charlie hier bei Hit Radio Ohr. Und wie gesagt, kurz nach 23 Uhr schaltet es dann um ins Codex, da kommt es auch live. Bis nachts um 3. Und meine Sendung kann man nachträglich runterladen und diese vom Codex natürlich auch, ganz klar. Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Alles klar, Mann! Auf geht's, jetzt geben wir noch Gas hier. Alfie! Heißer als je zuvor.

Bitte geht auf meine Seite charlie2000.de. Da sind zwei Links, einer zu Facebook und einer zu Wer kennt wen. Und da klickt, wenn ihr mich noch nicht kennen solltet darüber, über diese Plattform, dann klickt bitte da drauf. Ich bestätige das morgen oder übermorgen. Ja, so. Da gehe ich nachher auch noch hin im Codex. Da fängt ja nachher die Live-Übertragung an, kurz nach 23 Uhr. Und heute am 18. heißt die Geschichte 1, 2, 3. 1, 2, 3 vorbei. Vorbei, weil es sind Aktionen von 22 bis 23 Uhr 1 Euro. Von 23 ab 2 Euro und von 0 bis 1 Uhr 3 Euro. Also je früher kommt, desto besser ist er dran. Zumindest finanziell. Morgen Samstag, 19. Buchstaben-Bingo. Buchstaben-Bingo. Zu jedem Longdrink, den ihr kauft, übrigens bis 0 Uhr nur 2 Euro, gibt es einen Buchstaben. Wenn ihr dann irgendwann das Wort Bacardi zusammenkriegt mit den Buchstaben, bekommt ihr eine Flasche. 0,7 Liter. Hä? Gut. Und dann, wie gesagt, eine Woche später die Hardcore Days. Geht auf die Seite codex-club.de. Das findet nur einmal im Jahr statt, nach Schwärmer. Das ist ein riesen Aufwand, eine Riesengeschichte. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich lege ja samstags da auf im kleinen Club von 24 bis 3. Der findet ja auch später oder länger. Alles klar. Wer fährt den heißesten Reifen? Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. Ja. Wir wollen Women, yeah. Auf geht's ins Wochenende, Power! Welcome to Central Bay. Jet, I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much broke. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Sancho Payne. Welcome to Central Bay. Oh, yeah. In a club, party rock. Pick up for your girl, she on my job. Huh. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. With the shit, I mean how much better can it get? Hardest, Maseratis, Gelatos. We make too much dough. And we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Übrigens, Nachtschwung, das mit Stenkelfeld, mit der Weihnachtsbeleuchtung, hole ich nächste Woche nach. Ich könnte jetzt sagen, das Band ist gerissen. Nee, das gibt's nicht mehr. Nee, der Laptop ist hängen geblieben. Ich weiß, mit Mac wird das nicht passieren. Aber ich bin in den letzten Minuten, ich muss noch Gas geben. Jetzt hat der Bär los. Von kosmischen Ausmaßen. Friday, dance party. Radio. Ein schönes Wochenende. Das war's mit Charlie 2000. Dankeschön fürs Zuhören. Auch für dich, du Arsch. die Musik. Auf der Tanzfläche herrscht Krieg. Schwitzende Menschen, Basstherapie. Wir machen Strobo-Party. Schwärmer.